Willkommen zu Letters from the Future, dem Podcast des ÖWF. Für die erste Episode war ich im ÖWF-Büro in Innsbruck. Dort spreche ich mit Dr. Gernot Krömer, dem Obmann des ÖWF, über das Entstehen und Wirken des Österreichischen Weltraumforums. Ich wünsche gute Unterhaltung. Ich bin heute im ÖWF-Büro in Innsbruck und spreche mit Dr. Gernot Krömer. Hallo Gernot. Hallo, schönen guten Tag. Wie kommt man zur Weltraumforschung? Was ist so dein Zugang? Also bei mir hat es eigentlich angefangen mit der klassischen Astronomie. Also ich habe Astronomie studiert und der Weg dorthin ist ein relativ ein simpler. Also auch wie die meisten meiner Kollegen gibt es genau zwei Zugänge, mit denen die meisten Leute zur Astronomie kommen. Nämlich entweder über Science Fiction oder über die Amateurastronomie. Bei mir war es beides halt. Wenn man draufkommt, hoppla, die tollen Teleskope kann man sich nicht selber leisten dann, muss man es beruflich machen und das gezahlt dafür halt. Und dann rutscht man irgendwie so da rein, halt kommt drauf, wow, das ist wirklich was Spannendes. Und dann ja, beginnt sich dann karrieremäßig zu orientieren in die Richtung an. Genau. Und und dann war es jetzt so, dass dann 1997 habe ich das Glück gehabt, zur International Space University zu kommen, nach Houston in Texas, wo wir ein Mars-Projekt gemeinsam gemacht haben mit über 100 Studenten aus 36 Nationen weltweit. Das war so ein bisschen die Initialzündung meiner Begeisterung für den roten Planeten sozusagen. Und ja, ein bisschen später dann, also lange Jahre später, war dann kurz Unterrichtsassistent auch bei der ISU damals, hat es dann, das war 2002 war es nur, eine Ausschreibung gegeben von der Mars Society unter dem Titel Harte Arbeit, keine Bezahlung, ewiger Ruhm. Und das war praktisch die Ausschreibung für eine der ersten Crews für die Mars Desert Research Station in Utah, wo sie einen Astrophysiker und Sanitäter gesucht haben gleichzeitig. Mit dem Roten Kreuz auch mit dabei halten, das war eine gute Kombination. Ja. Und dann rutscht man rein in die Dinge. Genau. Okay, sehr gut. Und wie ist es dann, wie bist du dann zum ÖWF gekommen? Das ÖWF war eigentlich jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, ein bisschen Selbsthilfegruppe unter Anführungszeichen. Und zwar ganz am Anfang, in den frühen Jahren. Kollegen wie Norbert Frischhoff zum Beispiel, später Alexander Suchek, wir waren bei der International Space University. Das war also etwas, wo man sehr intensiv sich mit Weltraum beschäftigt, sehr enthusiastische, sehr gute Leute, auch als Lehrer abteilt. Und dann kommt man nach 10 Wochen zurück nach Österreich, wo man wirklich in einem Bootcamp für Weltraum gewesen ist und denkt sich, wow, was machen wir jetzt? Ja, und dann ist halt ein bisschen ein Tohuwabohu, wüst und leer. Man ruft in Österreich halt im Weltraum, es kommt nichts zurück. Und dann fängt man an, okay, wenn es nichts gibt, dann müssen wir es selber machen halt. Und dieser Drive war so stark, man sagt, okay, wir committen uns dafür, dass wir eine Organisation einrichten, die einerseits als Kommunikationsplattform für Weltraum dient, die Faszination verbreiten möchte, aber auch eigenständige Forschung macht. Und das haben wir einfach unter dem Kürzel Österreichisches Weltraumforum ÖWF praktisch realisiert. Seitdem sind viele Jahre vergangen. Das war also 1998, wir haben da angefangen mit einfachen Vortragsworkshops, haben wir relativ viel Networking gemacht, haben unsere Mail-Netzwerke aufgebaut halt. Und du warst froh, dass wir einfach praktisch im Quartalstag irgendwas gemacht haben. Und das hat so viel Resonanz gehabt, dass die Leute gesagt haben, ma, können wir mitmachen, die neuen Absolventen von der ISU sind zu uns gekommen, Leute, die frisch vom Studium fertig gewesen sind, Schüler gesagt haben, ich möchte was machen und es gibt in Österreich eigentlich nichts, wo man sich engagieren kann, bis auf ganz wenige industrielle Bereiche halt, da kann ich euch helfen, darf ich euch helfen halt. Und das ist so gewachsen, dass irgendwann einmal wir selbst gravitierend geworden worden sind. Also das ist so groß, dass man gute Leute ansieht und sagt, okay, wir haben Spezialisten in ihrem Bereich, wir haben eine gemeinsame Passion, den Weltraum, und das ist so gut selbstverstärkend, dass also die Organisation, die wir jetzt haben, daraus gewachsen ist. Du hast angesprochen, in Österreich gibt es sowas nicht oder hat sowas nicht gegeben. Warum muss erst ein Verein sich gründen und in der Weltraumforschung aktiv werden? Es gibt zwar es gibt zwar eine wissenschaftliche Einrichtung vom IWF, genau, es gibt von der Akademie der Wissenschaften, Institut für Weltraumforschung, ja. Das sind Grundlagenforschungseinrichtungen gewesen oder einzelne Industriebereiche. Es gibt in ganz Österreich knapp 1000 Leute, was im Weltraumbereich tätig sind halt, aber das sind kleine Nischen. Man sagt, dieses Visionäre in die bemannte Raumfahrt, in Mars Expeditionen denken, ja. Das ist etwas, wo wir uns in Österreich ein bisschen schwer tun. Da kommt so ein bisschen das ist nichts, was unmittelbar an Gewinn bringen tut. Es ist visionär. Zah, was braucht man das, ja. Wir in Österreich sind, glaube ich, haben einen hohen Prozentsatz an Bedenkenträgern. Sagen wir es mal so. Und wenn man da nicht genügend Push hat, ja, den wir genau über die ISU eigentlich damals mitbekommen haben, dann lassen wir sie gerne abschränken davon halt. Mhm. Und wir haben in Österreich eine stolze Tradition, auch gute Ideen abzuwürgen, bis man dann aus dem Ausland wieder zurückkommen dort halt. Und wir haben gesagt, na, wir lassen uns nicht entmutigen. Wir haben gegen die Widerstände, also das war einfach permanent immer auch da. Und ich sage nach wie vor ein bisschen da, gesagt, okay, wir wollen es trotzdem pushen, weil wir sehen, wenn wir in eine Schulklasse reingehen und von 30 Schülern 20 noch Astronauten werden wollen, ja? Oder wenn wir Forschung betreiben, wo wir in Spitzenjournals jetzt publizieren, wo wir Expeditionen machen, wo Leute aus 23 Nationen teilnehmen unter der Führung des österreichischen Weltraumfahrers, da ist eine Resonanz da. Also wir sehen, es gibt eine Begeisterung, ja? Und wir sind im Prinzip ein bisschen der Katalysator für diese Leute, dass sie es ausleben. Und das Besondere daran ist, glaube ich, dass wir jetzt nicht nur in Anführungszeichen Hardcore-Forschung machen oder Hardcore-Industrieprojekte, sondern wir geben auch Leuten, die sagen, okay, ich habe an sich einen anderen Zivilberuf unter Anführungszeichen, aber ich habe eine Passion dahinter und ich möchte mich professionell engagieren. Und genau die haben wir unserer Plattform auch. Okay, also es kann jeder bei euch Mitglied werden und aus jedem Berufszweig, ganz genau, also vorstellen kann, da kann sich es gibt praktisch keine Profession, die wir nicht irgendwie bei uns unterbringen. Also wir haben bei uns auch Juristen, die sich mit Weltraumrecht beschäftigen. Wir haben Leute, die aus dem Programmierbereich, Physikerbereich, ist es irgendwie am ersten nachvollziehbar halt, aber genauso auch Designer. Wir haben Kommunikatoren, wir haben Pressespezialisten, wir haben Bildungsspezialisten, wir haben Leute, die gut fotografieren können. Wir haben Leute, die passioniert Differentialgleichungen lösen, weil sie als Hobby halt, ja. Also quer durch die Bank. Ich glaube, wir haben Psychologen bei uns zum Beispiel auch, die für die Teamausbildung auch mit verantwortlich zeichnen. Also ich glaube, bis auf einen Theologen haben wir so ziemlich die meisten Sachen bei uns. Ja. Vielleicht fehlt uns das noch. Genau. Ja, dann kommen wir gleich mal zu eurer Arbeit. Also was macht der ÖWF so? Also was ist die? Also wir sind im Prinzip eine Plattform, eine Organisation, die auf der einen Seite die Faszination Weltraum hinausträgt. Das heißt, wir gehen in Schulen, wir gehen in Einkaufszentren, sehr niederschwellige Kontakte zum Weltraum, die wir anbieten möchten. Das ist das eine, die Kommunikation nach außen hin, da gehört auch die Medienarbeit dazu. Das ist das eine. Das andere Standbein ist die Grundlagenforschung, wo wir sagen, wir suchen uns ein paar Themen, wo wir uns wirklich hineintigern, wo wir wissen, dass wir auch auf der, also weit über Österreich hinaus, auch federführend mitgestalten können. Und das ist die bemannte Marsraumfahrt, gerade wenn es darum geht, eben, zum Beispiel eigene Simulationsmarsraumanzüge zu entwickeln. Wir sind weltweit einer von vier Gruppen, die sich mit dem Thema beschäftigen, die wirklich auch Hardware gebaut haben, wo man wirklich was machen kann damit auch. Wir machen damit auch die Mars-Simulationen, wo wir in Mars-ähnliche Regionen auf der Erde gehen, um dort zu simulieren, wie es wäre, auf dem Mars zu arbeiten, operative Abläufe zu machen. Wir machen Instrumente entwickeln auch mit dazu. Wir haben ein Programm laufen, das nennt sich Passepartout, wo wir also Stratosphärenballone in circa 30, 35 Kilometer hoch fliegen, unbemannt, also ohne Felix Baumgartner an Bord, wo wir nach Lebensspuren in der Atmosphäre suchen zum Beispiel. Das ist ein langjähriges Projekt halt, wo wir zwei, dreimal im Jahr Starts durchführen. Und das ist wirklich eine beeindruckende Sache, weil da sowohl Professionisten als auch begeisterte Spezialisten in ihren Zivilberuf zusammenkommen und wirklich Flugprojekte machen, die dreimal so hoch fliegen wie ein normales Flugzeug halt. Ja. Und das ist, glaube ich, die Magie dahinter, dass man einerseits selber was zum Angreifen macht, wirklich so eine Maker-Community auch dahinter aufgebaut hat und das am Außen kommuniziert. Dass Leute, das, worüber wir reden, darüber berichten wir aus erster Hand. Und es gibt eine Authentizität, ja, die man niemals erreichen kann, wenn man nur in ein Thema eingelesen ist halt. Und das, glaube ich, ist das, was auch zur Resonanz führt in den Schulen, in Erwachsenenbildung und so. Also von Wasserraketen basteln bis zu Raumanzug entwickeln ist der ganze Palette mit drinnen. Also ihr geht in die Schulen, an die Unis und macht auch Experimente mit den Schülerinnen und Schülern. Genau, absolut. Genau. Also wir machen was im Wasserraketen basteln, wir machen was mit Kinderraumanzügen, wir haben einen kleinen Mars-Simulationsrohr, was auch die Kinder fahren können. Es gibt für unser Programm nennt sich Astronomie für alle Sinne, wo man also abgesehen vom Optischen zum Beispiel astronomische Objekte hören kann. Manche Raumsonden haben auch ein Mikrofon mit dabei gehabt, wenn sie in Planetenatmosphären eingetreten sind. Wir haben Geruchsproben synthetische von anderen Himmelskörpern. Wir haben so Planetenwagen, wo sie draufstehen kann und dann schauen, wie schwer man auf einem Jupiter wäre zum Beispiel. Also wir haben Meteoriten zum Angreifen. Also wirklich mit allen Sinnen, gerade für die Kinder ist es wichtig, dass sie was tun können, die dazuhören. Ja? Und wir möchten auch ein bisschen auch auf das emotionale Spielen halt. Wir erwarten uns jetzt nicht, dass jetzt jeder von den Schülern, mit denen wir Kontakt gehabt haben, dann Astrophysiker oder Astronaut wird. Aber wir erzeugen einen Anker. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, zumindest einmal beim Aufwachsen eines Kindes einen Punkt zu setzen, wo es einen Kontakt mit der Faszination Weltraum gehabt hat. Wo einfach mal das Wissen bleibt, das vergessen sie wieder, was wir da erzählen vom Inhaltlichen her. Aber es bleibt das Gefühl, wow, das ist was Tolles, was Cooles. Und irgendwann später mal, wenn sie dann vielleicht 10, 15 Jahre später ihre Berufsentscheidung treffen oder zur Wahl gehen oder vielleicht mal in einer Führungsposition sind, dann haben sie mit dem Thema Weltraum was positiven Effekt verknüpft halt. Und da sehen wir, wenn wir doch schon einige Jahre das machen inzwischen, dass diese Saat aufgeht, dass wir Kinder sehen, die vor 10 Jahren bei uns als Wasserraketenbastler angefangen haben und jetzt bei uns inzwischen in wirklich Hochtechnologieprojekten im österreichischen Weltraumforum eine federführende Rolle haben. Das ist einfach fantastisch zu beobachten. Das glaube ich. Jetzt war in den letzten Monaten und Jahren, kann man sagen, die Weltraumforschung etwas im Höhenflug, also mit Mars Rover Curiosity. Was glaubst du, ist das Standing der Marsforschung in der österreichischen Öffentlichkeit? Also wie nimmt das Österreich der Bürger wahr? Es ist, wenn wir mit den Leuten reden auf der Straße, dann merken wir, prinzipiell ist es fast überall auf Interesse stoßen. Einfach die Faszination, Bilder von einer anderen Welt zu bekommen, die in den Büchern unserer Großeltern noch als kleiner Punkt am Nachthimmel beschrieben worden ist, ja, wo das sehr diffuse Wissen damals da war. Auf der anderen Seite ist Marsforschung in den Köpfen Leute etwas, was nicht hier gemacht wird. Das machen die Amerikaner von der NASA, das machen vielleicht ein bisschen die Russen, die Chinesen und so halt, ja. Aber es ist nicht wirklich nah. Und wenn wir dann erzählen, hey, keine 10 Kilometer Luftlinie von hier gibt es ein Raumanzugslabor, wo wir über Mars arbeiten können, boah, das habe ich noch nie gewusst halt, das ist was Cooles. Wir haben früher, vor Jahren noch, immer die Reaktion gehabt, was kostet da, was braucht man das? Und damit eine Kritik auch damit mit praktisch implizit mit auch gehabt halt. Und das hat sich in den letzten Jahren, finde ich, total zum Positiven gewandelt. Also wir werden von Journalisten inzwischen nicht mehr gefragt, ob wir zum Mars fliegen, sondern wann wir zum Mars fliegen. Und das sind einfach so kleine Symptome, wo ich sage, es kribbelt wieder. Ja? Also wir haben, wenn man die Geschichte zurückschaut, und dann so die ersten, was ich, die großen Polarexpeditionen anschaut oder Apollo oder sowas, das ist irgendwie so, als würde diese große Reise stattfinden, die Entdeckung der Amerikas zum Beispiel, als Christopher Columbus, und dann passiert fast der Generation nichts. Da ist so das Gefühl da, been there, done that. Warum sind wir zum zweiten Mal hinfliegen halt? Und nach einer Generation, ja, kommt dann wieder dieses Kribbeln, diese Sehnsucht in Anführungszeichen, und jetzt wollen wir es machen, aber diesmal nicht als Besucher, sondern als Siedler. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir in der Raumfahrt so im Frühstadium sind, wo wir sagen, wir waren zu einer Apollo-Zeiten auf dem Mond zum Beispiel jetzt, als Besucher, und die nächsten Projekte sind aber schon gedacht, langfristiger zu planen, vielleicht ein paar 100 Tage auf dem Mond zu bleiben oder vielleicht eine Station, die permanent ist, einzeln aufzubauen, genauso wie jetzt Polarstationen permanent sind. Und bei Mars sehe ich es ähnlich. Wir haben jetzt die ersten robotischen Siedler hingeschickt, halt, die da oben bleiben auch. Wir werden in 20, 30 Jahren die ersten Menschen auf dem Mars haben, wenn alles gut geht. Das heißt, dass diejenigen Menschen, was den ersten Schritt auf den roten Planeten setzen werden, bereits jetzt geboren sind und vielleicht gerade den Podcast hören. Ja, das könnte möglich sein. Du hast eben gerade angesprochen, 20, 30 Jahren möglicherweise. Glaubst du wirklich fest dran, dass es 20, 30 Jahre noch dauern wird? Ich bin fest davon überzeugt. Genau, das wissen wir nicht. Die Prognose von, ob es jetzt 20 oder 30 oder 25,7 Jahre sind, hängt im Wesentlichen davon ab, wie sehr wir als Gesellschaft das Bedürfnis verspüren, solche Projekte zu machen. Das Interessante ist, wir sind technologisch so weit, dass wir in weniger als 10 Jahren auf dem Mars sein könnten, glaube ich. Ja? Finanziell können wir uns locker leisten. Ja? Das klingt jetzt auch so große Summe, aber es verteilt sich auf viele Länder, auf lange Zeiträume, die Kosten dafür. Und wenn man sich überlegt, der durchschnittliche österreichische Weltraumbeitrag für die European Space Agency zum Beispiel entspricht ungefähr einem Cola und einem Big Mac, ja, Menü. Und wenn wir das verdoppeln würden pro Jahr, Ja? Wenn wir das verdoppeln würden, könnte alleine Europa sich eine Mission zum Mars leisten. Ja? Und da sprechen wir gar nicht von internationaler Kooperation, was die Kosten deutlich senken würde im Endeffekt. Halt, ja? Mhm. Das heißt, als Gesellschaft könnte man es uns locker leisten. Ja? Die Frage ist, wann wollen wir das machen? Ja? Auf der anderen Seite natürlich ist immer ein bisschen die latente Hoffnung da, ob es nicht in den letzten 10, 20 Jahren Technologiedurchbrüche gibt, wo man sagt, boah, jetzt können wir dreimal so schnell fliegen. Oder wir können vielleicht nicht gerade beamen, aber wir können vielleicht Sachen machen, die in 20 Jahren völlig normal sind und jetzt noch nach Science Fiction klingen. Wenn man sich überlegt, wie unsere Technologie vor eben 30 Jahren ausgeschaut hat, wo es eben noch kein Internet in der Form gegeben hat überhaupt, ja, dann klingt es so, glaube ich, aus der Perspektive der damaligen Zeit, dass wir jetzt bereits in einer Science Fiction-Welt leben. Aus der damaligen Perspektive aussah. Und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass Technologieentwicklungen sich stoppen lassen. Ja? Das heißt, wir werden in 30 Jahren von einer Welt reden, die aus der jetzigen Perspektive noch völlig nach Science Fiction klingt. Ja? Ja, und dann ist eine Reise zum Mars vielleicht genauso wenig Science Fiction wie heutzutage eine Touristenreise auf einen Eisbrecher in die Antarktis, ja, was vor 100 Jahren noch völlig undenkbar gewesen ist. Ja. Warum wollten Menschen in die Kälte darunter? Ja, das ist ein Wirtschaftszweig inzwischen. Ja. Stichwort Parabolflüge bei Suborbital Spaceflight zum Beispiel, auch genau dasselbe. Ja. Okay. Stichwort Mars. Das ÖBF betreibt auch Forschung in diese Richtung. Was Also es war im Februar, habt ihr die Mars 2030 Mission gehabt. Mhm. Was ist da so gemacht worden? Genau. Also wir haben in der Nordsahara eine Expeditionssimulation gemacht, einen Monat lang, wo wir mit 2 Raumanzügen, 4 robotischen Fahrzeugen, insgesamt Kollegen aus 23 Nationen, über 100 Mitarbeiter, das war die größte Expedition, was wir jetzt gemacht haben, simuliert haben, wie es wäre, auf dem Mars zu arbeiten. Das heißt, wie kann ich dort in kurzer Zeit mit den gegebenen Methoden zum Beispiel die Geologie der Lokalität dort charakterisieren? Kann ich überhaupt in der kurzen Zeit nach Lebensspuren suchen zum Beispiel? Wie sind die operativen Abläufe? Wie kann ich die Sicherheit gewährleisten? Wir haben dazu auch ein komplettes Mission Support Center in Innsbruck im österreichischen Weltraumforum aufgebaut, wo man also permanent die Leute wie bei Big Brother Bugs überwacht hat und eine Flugplanung sehr genau definiert hat, was man zu was für einen Zeitpunkt macht für die Feldkrone. Die Quintessenz war, dass, also abgesehen von wahrscheinlich Hunderten von Lessons learned, was die Technologie betrifft, dass wir es geschafft haben, zum Beispiel in der kurzen Zeit, nur mit den Methoden, die wir vor Ort am Mars auch einsetzen würden, zum Beispiel nachzuweisen, dass es früher Wasser dort gegeben hat. Das ist nicht sehr überraschend, in Marokko Wasserspuren zu finden halt, aber wir durften ja nicht, ich sage es, ein Geologiebuch nehmen und dann schauen, dass wir die Wasserspuren nachvollziehen, ja, sondern wir mussten wirklich hingehen, verblindet praktisch, ja, ohne zu wissen, wie dort die Geologie ausschaut, hätten auf dem Mars ja auch noch sehr eingeschränkt, ja. Und dann auch Lebensspuren suchen. Wir haben zum Beispiel Einschlagskrater von Wassertropfen gefunden, die vor 7 Jahren dort geregnet, runtergeregnet sind zum Beispiel. Ja. Mhm. Wir haben, wie es ausschaut, also diese Messungen noch derzeit im Labor stattfunden, für zur Bestätigung halt, es schaut so aus, als hätten wir Chlorophyll im Gestein nachgewiesen dort, also von endolithischem Leben, also lichtverarbeitenden Bakterien halt, die daraus Energie produzieren können halt, ja. Also, das war schon überraschend, in was für einer kurzen Zeit das ist. Ein Monat klingt jetzt lang, aber de facto, wenn man sich überlegt, verliere mal sicher mal ein Drittel der Zeit unproduktiv, irgendwas gerade zum Reparieren ist oder zum Servicieren ist halt, ein Drittel dann der Zeit nur für, Traversen, wo man dann wohin kommt halt, wo man die ganzen Proben nimmt und so weiter halt. Das heißt, es bleibt nicht einmal ein Drittel der Zeit für Wissenschaft übrig halt. Also die Zeit, das relativiert sich sehr stark. Also, wir haben da gesehen, die Szenarien, die sagen, wir fliegen 2 Tage zum Mars, bleiben einen Monat auf der Oberfläche und dann fliegen wir wieder retour. Da sagen wir, das ist viel zu kurz, bitte nicht, ja. Bitte geht's auf die großen Szenarien, um ein Jahr auf der Oberfläche bleibt und wir garantieren euch, den Astronauten wird dort sicher nicht verarbeiten. Es gibt eine ganze Welt zu entdecken. Zu erwarten, ja. Natürlich, ja. Ihr wart mit schwerem Gerät vor Ort, also mit Anzügen, mit einem kleinen Rover, was ich auch gelesen habe. Also das waren Testbedingungen, wie sie dann möglicherweise auch auf dem Mars vorherrschen für die Reisenden. Die Geräte habt ihr alle selbst entwickelt, oder? Also die Gerätschaften, die wir vor Ort gehabt haben, sind zum Großteil selbst entwickelt. Also der Raumanzug, die Rover, nicht, also die meisten dieser Assistenzgeräte, wie zum Beispiel eben robotische Fahrzeuge oder so, die sind von Partnereinrichtungen entwickelt worden, wie zum Beispiel der polnischen Mars Society, der französischen Mars Society, von ESA, von NASA Experimenten haben wir auch mit dabei gehabt. Das heißt, das war so im Prinzip ein wissenschaftliches Woodstock, unter Anführungszeichen, wo aus der ganzen Welt Assets zusammenkommen, die man natürlich auch einmal kennenlernen muss. Die Crew musste auch darauf trainiert werden. Wir haben auch entsprechend Vorbereitungszeit gehabt, wo wir also in Österreich die Hardware gesammelt haben und dort haben wir gelernt, damit umzugehen, das Ganze in die Arbeitsabläufe einzuplanen und so. Es muss ein Flugplaner wissen, welcher Kastel braucht, was für einen Strom und wie kann man das überhaupt aktivieren und so weiter, was für Daten, Strom ist da zu erwarten und so weiter. Und das ganze Management dahinter ist genau dasselbe, was man auch bei der Realmars-Expedition hätte, nur in einem kleineren Maßstab natürlich halt. Ja. Also wir haben auch jetzt keine wirkliche Habitatstation gehabt, sondern ein Zeltbasislager dafür. Wir haben keine Landeraumschiffe gehabt oder so. Obwohl, man auch sagen muss, Gerüchte halber haben wir gehört, dass wir aus dem Weltraum runtergekommen sind. Also wir haben mit lokalen Leuten dort am Anfang gesprochen. Allerdings undercover, wie wir also die ersten Einkäufe gemacht haben, für Wasser provientieren und so weiter halt. Und die unten gesagt haben, ja, nein, so wie schon am Rien Polizei da, die sperren das ganze Gebiet ab. Oh, wir wissen genau, was da ist, weil da kommen die Europäer und die kommen genau, wissen was nicht, aber die landen aus dem Weltraum und machen da irgendwas, ja. Also das war das Ausmaß an Entgegenkommen, Interesse, an Unterstützung, die wir in Marokko erfahren haben, sind außergewöhnlich hoch gewesen. Also wir schulden der marokkanischen Regierung in dem Fall ein großes, riesengroßes Dankeschön. Sie haben uns also den ganzen Expeditionskonvoi militärisch begleitet. Sie haben einen Umkreis von 5 Kilometern, haben sie das ganze Gebiet hermetisch abgeriegelt mit Überwachungsflügen, mit Hubschraubern und Untereinheiten und so weiter. Haben in der Nacht unsere Geräte bewacht und so. Also was da Unterstützung da war, muss ich echt sagen, Hut ab. Das ist eine Art der Unterstützung, die wir in Österreich in keinster Weise uns erwarten dürften. Ja. Mhm. Und da sehen wir also schon, dass das da Resonanz da ist. Und wo ich sage, international brauchen wir uns überhaupt nicht verstecken inzwischen auch. Das war jetzt eine etwas größere Mission. Was war denn ungefähr die Vorlaufzeit, also eure Vorbereitungszeit? Also wir haben effektiv circa 1,5 Jahre dafür geplant. Das war notwendig. Wir haben also diverse Lokalbesuche vorher machen müssen. Also vor Ort, also es klingt gut, Lokalbesuche. Also wir haben vor Ort Scouting-Missionen gehabt. Halt. Wir haben Ministerbesuche gehabt. Wir haben eine tolle Unterstützung auch durch die österreichische Botschaft erfahren, durch das Außenministerium. Also da war schon viel, viel Support da. Und haben dann im Prinzip 1 Jahr davor anfangen müssen schon mit der Selektion für die Crews, für die Besatzung des Mission Support Center. Wir haben eine ganze neue Gruppe von Analogastronauten ausgebildet, wir haben also 6 zertifizierte Analogastronauten jetzt im österreichischen Weltraumforum. Also das war schon ein Strampeln an vielen Ecken und Enden halt, aber ich kann nur sagen, es hat sich einfach gelohnt. Ich meine einfach diese, allein so Augenblicke, da steht man mitten in der Nordsahara, mit mehreren Tonnen Hightech, einem super ausgebildeten Team, unterstützt von dem Mission Support Center, was auf der Erde unter Anführungszeichen ist. Dann hat man Sonnenuntergang in der Wüste. Wahnsinn, wie das alle optisch ausschaut. Dann hat man ISS über Flug halt und die Kollegen in der Mission Support Center bauen über die kanadische Raumfahrtagentur eine Verbindung auf zu Chris Hadfield in der Raumstation halt und wir haben Direktschalter gehabt. Ja, und haben gesagt, ja, grüß euch, was macht ihr halt so, was machen wir halt so halt, während die Raumstation über uns drüber geflogen ist halt. Und das sind so Augenblicke, wo man denkt, Wahnsinn, ja, das ist im Endeffekt eine Art Sneak Preview auf die Zukunft. Und wir sind mittendrin. Die Vorbereitungszeit war 1,5 Jahre, die Mission selbst hat 1 Monat gedauert. Das wird auch nicht ganz günstig gewesen sein. Ja. Wie finanziert der ÖWF ein solches Großprojekt? Also wir sind im Prinzip sehr auf breiten Beinen aufgestellt. Wir haben Industriesponsoring, wir haben freiwillige Spenden, wir haben Drittmittelprojekte, das heißt Forschungsgelder von der öffentlichen Hand. Vor allem aber auch eine große Gruppe von hochqualifizierten freiwilligen Mitarbeitern, die, oder von Leuten, die von uns qualifiziert worden sind, die im Prinzip die Kosten massiv runterdrücken halt. Dann ist es so bei uns die Regelung, dass wenn externe Einrichtungen bei uns Hardware arbeiten lassen, dass sie das selber finanzieren auch im Endeffekt und auch ein bisschen was von den Kosten mit einteilen. Dann gibt es auch ein bisschen Medienrechte auch noch dazu, was verkauft werden. Das heißt, es ist so ein bisschen Mischfinanzierung im Endeffekt halt und das lässt auch zu, auch ich sage, das Volumen zu bewerkstelligen, die wir als ÖWF alleine niemals tragen könnten halt. Ja. Also ich sage, wir sind da in einem Bereich von gerade vom Rocker von einigen hundert tausend Euro und also einem sechsstelligen Betrag und das wäre das, was wir als Verein sonst nicht erstemmen könnten eigentlich. Ja. Kann man schon einen Ausblick wagen, was die nächsten größeren Projekte des ÖWF sind? Ja, also ganz die Details können wir noch nicht ganz verraten, weil wir noch selbst in der Planung sind und wir jetzt nach außen Sachen rausgeben, weil wir uns sicher sind, dass es auch stattfinden wird. Aber es könnte sein, dass im Rahmen der World Space Week im Oktober diesen Jahres das Mission Support Center in Innsbruck wieder in Betrieb geht. Wir starten also nächste Woche mit der Planung Anfang Juni. Und wir haben also sagen wir Großes vor. Gibt es aber nette Ideen und ich bin mir sicher, dass wir auch davon hören werden wieder. Was kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern dieses Podcasts mitgeben, wenn jetzt das Interesse geweckt worden ist? Also ich glaube, es gibt mehrere Punkte. Man sagt jetzt, boah, das klingt ja cool, da möchte ich auch was machen. Zwei ganz niederschwellige Sachen. Abonnieren Sie im Newsletter www.öwf.org. Verfolgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Co. Und wenn Sie dann immer noch sagen, das ist cool, und Sie sagen, wow, da möchte ich auch was machen, ganz egal, welchen Hintergrund Sie haben, ganz egal, wo Sie sind in Österreich, wir sind relativ flächendeckend, kontaktieren Sie uns. Schreiben Sie eine E-Mail, sagen, hallo, ich bin der und der, ich hätte prinzipiell Interesse halt, wir kontaktieren Sie. Und vielleicht gibt es wirklich Interessenüberlappung, dass Sie mal beim Ballonstarter mit dabei sind, sich einmal ein Kontrollzentrum aus der Nähe anschauen, vielleicht sogar mal einen Feldversuch einmal einfach als Zaungast mitmachen und dann praktisch in den ÖWF-Strudel hineingezogen werden. Und ich kann Ihnen versichern, es macht einen Haufen Spaß. Ja, man lernt irrsinnig viel mit dabei halt und man hat auch eine ganze Menge von Gleichgesinnten halt. Und das ist was Wertvolles. Gernot, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.